Das alles wurde John Dee enthüllt, als er sich auf eine schwarze, aus einem unbekannten Material bestehende Kugel konzentrierte, die heute noch im Britischen Museum besichtigt werden kann, sowie durch einen Engel, den Engel des Fensters zum Westen Gustav Meyerings, der ihn eine völlig neue Sprache lehrte, welche John Dee Enochisch nannte, von Enoch, dem Erzvater der biblischen Schöpfungsgeschichte. Zweifellos stellte John Dee Verbindungen zu Außerirdischen her, die aus Hyperborea, aus der inneren Erde oder von der Venus kamen. Seine Engel waren imstande, wie Dee berichtete, Reisen in die Vergangenheit oder in die Zukunft innerhalb der Zeit zu unternehmen. Die Werke Dees sowie der Schlüssel und Erklärungen seiner Enthüllungen hat man verschwinden lassen, wie üblich, und seine Bücherei wurde ausgeplündert und verbrannt. Ich habe im Britischen Museum lange Zeit vor dem Spiegel John Dees gestanden und ihn betrachtet. Es ist ein Obsidian, wie man ihn dort bezeichnet, der den Azteken gehörte und der von Hermann Curtis nach Europa gebracht worden war. War das vielleicht der Spiegel der Prinzessin Papan, mit dem sie Quetzalcoatl, den weißen Gott, erblickte und durch welchem er zu ihr sprach und wobei sie ihre Gesichter hatte? Ist es vielleicht dieser gleiche Gott, der sich John Dee offenbarte? Wir wissen nur wenig über die weißen Götter Amerikas, weil die Inquisition alle diesbezüglichen Urkunden und Unterlagen vernichtet hat, in denen die Rede war von einem viel, viel älteren Christus, dem atlantischen Christus, der anderen Welten entstammte. Der Engel John Dees kann auch derselbe gewesen sein wie der Engel Rilkes, der ihm in Duino erschien. Im Zusammenhang mit Dees übereinander gelagerten Bereichen und seiner nicht-euklidischen Mathematik ist zu bemerken, dass Riemann von übereinander liegenden Oberflächen spricht. Somit befänden sich die anderen innen befindlichen unterirdischen Welten gar nicht innerhalb der Erde, sondern gerade hier auf unserer Erde in unsichtbarer Form, unberührbar zufolge verschiedenartiger Bewusstseinszustände, die sozusagen die Verbindungen miteinander und die Zugänge zu ihnen versperren. Die Gänge gibt es jedoch. Es sind dies die Tunnel, die Astralröhren. Durch sie kommen die fliegenden Untertassen herein und durch sie verlässt man manchmal zufälligerweise die Erde, um in diese anderen Welten zu gelangen, so wie es jenem Feldwebel des chilenischen Heeres im Norden des Landes erging, als er das Gefühl hatte, durch jenes UFO, das seine Gedanken kannte, gewissermaßen angesaugt worden zu sein und der dann das Bewusstsein und das Gedächtnis verlor. In jene andere Erde dürfte auch Admiral Byrd eingetreten sein, in diese Verkrümmungen des Raumes bzw. topologischen Falten, in diese erdähnlichen Einbiegungen. Die Gemütsbewegung, die durch die plötzliche Sichtung eines UFOs hervorgerufen wird, kommt daher, dass man sich unversehens einem anderen, gleichlaufenden Weltall gegenüber sieht. Es ist möglich, dass die Untertassen die ganze Zeit über hier sind und wir sie nur nicht sehen. Vielleicht sehen auch sie uns nicht. Und nur zeitweilig, bei einem Übergang, einem Durchgang, einem Tunnel, vor einer Eingangstür, da steht man sich plötzlich von Angesicht zu Angesicht gegenüber. Dort oder hier, und das ist dann Hyperborea, Agarthi, Kambala, das Königreich des Priesters Johannes, und dorthin sind alle diejenigen gegangen, welche die Schlüssel zum Öffnen jener Tore gefunden haben. Sie gehen und kommen. Dort einzutreten ist wie in einen Zug einzusteigen, den Hermann Hesse in seiner fantastischen Biografie aus Gefängnismauern schildert. Und wann immer der Gefängniswärter kommt, dann findet er niemanden vor. Der Gefangene ist auf diese Weise wie in einem Zug der Einbildung geflüchtet. Es ist so, als wenn man im Augenblick des Todes auf meine Flor Inexistente hinüberspringen würde, um in die Ewigkeit einzugehen. Von Satelliten aus, in einer Höhe von mehr als 200 Kilometer aufgenommene Lichtbilder, zeigen schon nicht mehr das Festland unserer topologischen Erdkrümmung. Kämen wir von anderen Sternen, so würden wir meinen, die Erde sei unbewohnt. Man sagt, dass von 250.000 von der NASA aufgenommenen Lichtbildern nur ein einziges die uns bekannte Erde wiedergibt. und von den Astronauten in diesen Höhen angefertigte Skizzen geben Kunde von nicht existierenden Städten und von Erdgebieten, die man vorher nie gesehen hatte. Es kann sein, dass die Landkarten des Piri-Reichs, die zweifellos aus großer Höhe aufgenommen worden sind und die Atlantis und die Reste von Hyperborea aufzeigen, durchaus zeitgemäß sind. Das ist an sich unwesentlich. Wichtig ist die Höhe des Tunnels, von wo aus die Landkarten aufgezeichnet wurden, denn von dort aus werden Atlantis und Hyperborea sichtbar. Es ist möglich, dass sich die verzauberten Länder, die von den Troubadouren des Grals und von den Templern entdeckt worden waren, nicht außerhalb, sondern innerhalb befanden. Dort dürfte man auch den König der Welt, den Ossendowski beschreibt, den des Malers Röhrig und René Guénons finden, von dem auch die Mongolen und die Tibeter berichten. Die Bewohner jener Welt sind die weißen Götter aus Hyperborea, die von anderen Sternen in weit zurückfliegenden Zeiten auf unsere Erde gekommen sind, wie dies in den Legenden von Tiahuanaco versichert wird, wobei man sich auf Mamacocha, auf Oriona, Kontiki, Viracocha und andere bezieht. Sie alle kommen aus Thule, der Urheimat der Tolteken und Mayas sowie der Vorfahren der Inkas. Das heißt, aus der Urheimat der polaren Einweihung, die nur dort vollzogen wurde. Das Festland Hyperborea lag in einer Zone jenseits des hohen Nordens. Hyperborea bedeutet über den Gott Borea hinaus, jenseits von Kälte und Qual. Es war jenes berühmte Gebiet, das man gemäß Pindar weder zu Lande noch zu Wasser erreichen konnte und das Apollo alle 19 Jahre aufsuchte, um von dort verjüngt wieder heimzukehren. Ungeheure Eiswände, durchsichtig wie Glas, beschützen nach alten Erzählungen diese Welt der Magier und der Übermenschen, und ein traumbildhafter Nebel war die Scheidewand zwischen dem ewigen Eis und dem Paradies. Auf diese verzauberte Landschaft beziehen sich möglicherweise die Gralserzählungen. Indem Hyperborea in einem planetarischen Kataklysmus, in einem welterschütternden, die Erde verwandelnden katastrophalen Ereignis untergeht, nehmen seine höchsten Führer in der inneren Erde Zuflucht. Indem nun Atlantis in den Fluten verschwindet, werden die Obermagier auch ins Innere gebracht. Dort befinden sich auch die weißen Magier, die Viguren Lemurias. Etwas Ähnliches dürfte sich in der Jetztzeit für einige wenige abzeichnen in Anbetracht der herannahenden Katastrophen.